Deutschlandfunk Blue Crime Hörspiel. In seiner 1807 erschienenen Novelle Jeronimo und Josefe, eine Szene aus dem Erdbeben zu Chile vom Jahr 1647, erzählt Heinrich von Kleist von einem Liebespaar, dem das größte Unheil nicht durch die Naturkatastrophe droht, sondern durch die Natur des Menschen. Heinrich von Kleist, das Erdbeben in Chile. Sie waren sehr jung, die zwei. Ein totgeweihtes Liebespaar. Und sie hatten ein Kind. Ein Erdbeben rettete sie. Als sie aber danken wollten, mussten sie sterben. Gewaltig ist und ohnmächtig die Zeit. Drum sage ich, und schon seid ihr mitten darinnen, 1647 in Santiago. Santiago ist noch heute die Hauptstadt von Chile. Chile an der Westküste Südamerikas. Ihr verfluchten Mauern. Lasst wenigstens meine Stimme ins Freie. Lasst meine Stimme fliegen, dass ich dem Bischof zu Füßen falle und dem Vizekönig und hin und her vor den starren Richtern die Wahrheit rufe. Unschuldig ist Josefa Astor. Sie darf nicht sterben. Ich habe ihre Neigung missbraucht. Ich habe sie verführt. Heilige Mutter Gottes, Jungfrau Maria, blicke mit einem einzigen Lächeln diese ungeheuren Gefängnismauern von Santiago an. Sie sind vor dir nur listig getürmte Asche. Wehe sie nieder mit einem Hauch deiner Gnade. Denn ich muss hinaus mit meiner Schuld. Begreifst du mich? Sie bauen schon um den bösen Pfahl herum das dürre Holz für Josefe. Ich weiß es, der betrunkene Schließer hat mir's gesagt. Lass mich, so sehr ich mich fürchte, ins Feuer! Josefe muss leben, heilige Mutter Gottes, bedenk, sie hat ein Kind. 7 Wochen alt, ein Kind von mir. Hilf mir doch! Nichts. Nichts. Nur ein Knurren der innersten Erde. Das hört man wohl in den Verliesen besser als auf Plätzen und auf luftigen Balkonen. Eil dich, Jungfrau Maria. Die ganze Stadt ist schon auf den Beinen, das fromme Schauspiel zu genießen. Guten, eifrigen Freunde, hier habt ihr den Holzstoß für die Hure Josefe Asteron. In einer Stunde werdet ihr sie brennen sehen. Ich bin nur ein Schuster, aber ich bin der Schuster Pedrillo und bin stolz, der Unerbittliche zu heißen im Dienst des strafenden Gottes. Amen. Amen! Ich bin ein Vater gewesen, meinem verwaisten Neffen Jeronimo Ruggiera. Jetzt im Kerker. Ein verfluchter Verführer. Gott straf ihn. Wir dürfen nicht schonen, die wir lieben. Amen! Amen! Er hatte beim Grafen Asteron, des Hauslehrers, Stellung und Pflicht. Er entbrannte der Narr für die 17-jährige Tochter des Hauses, Josefe, der ich die zierlichsten Schuhe fertigte damals. Amen. Amen! Graf Asteron, gab seine Tochter den Karmeliterinnen unserer lieben Frau vom Berge. Mein Neffe und Sohn, Jeronimo Ruggiera, jetzt im Kerker, machte der Novizin Josefe im Klostergarten ein Kind. Mit Hilfe des Teufels. Und so wagte sie sich, die Schändliche, in die Fronleichnamsprozession. Gott aber, dass sie sein heiliges Haus nicht betrete, schickte ihr die ersten beißenden Wehen auf den Stufen zur Kathedrale, sank sie hin. Und ein Schrei der Empörung raste durch die Stadt. Ich sage euch, Brüder, die aus dem ganzen Land Chili zusammengekommen seid, dies ist erst der Anfang. Denn diese Stadt Santiago strotzt von Sünde. Sich entrüsten, Fenster und Balkone mieten. Ha! Ausrotten die Sünde. Das ist es. Amen. Amen! Wie die Cousine aus La Concepción. Schön, Elvira, endlich einmal dich und die Hauptstadt wieder zu haben. Und hier dein Erstling, wie das schläft. So hübsch, so adlig, so kräftig. Und dort hast du einen reizenden Balkon, recht auf den Platz hinaus. Cousine, bist du gekommen, sie brennen zu sehen? Unsere Klosterhure? Ich bitte dich, Liebste. Du hast ihn wohl oft genug gehört, diesen Titel. Unterwegs und in der Stadt. Ja. Es ist alles richtig. Sie müssen sterben. Still, mein Kleines. Ei. Josefe gebar im Gefängnis. Am gleichen Tag und fast zur nämlichen Stunde, als dieser Kleine hier zur Welt kam. Das war vor 7 Wochen. Und heute... Wir werden Josefens kleinen Philipp zu uns nehmen. Das heißt, ich christlichen Wagemut. Weine nicht, Elvira. Es scheint doch alles nach Gottes Willen zu geschehen. Du wirst es wissen. Eins nur begreife ich nicht ganz. Ihr Vater, Graf Astoron, ist ein vielvermögender Herr. Warum hat er nicht ein milderes Urteil erwirkt? Er hat's versucht. Vergeblich. Daraufhin verließ er die Stadt. Schrecklich. Nun, und Fernando, dein Herr Gemahl? Er ist vor einer Stunde zum Vizekönig gegangen. Ah. Er will von Josefe den letzten Gruß ihrem Geliebten, Jeronimo, in den Kerker bringen. Und braucht dazu vom Vizekönig die Erlaubnis. In der Tat, ein edler Einfall. Nun bitte ich dich, Cousine, geh. Denn du willst doch das Schauspiel erleben. Oder nicht? Meinst du? Ich meine... dass es in diesem Haus keinen Balkon und nicht das winzigste Fensterchen gibt. Hinaus auf den Platz und das Feuer. Ich werde wiederkommen, dich zu trösten. Schwätzerin. Don Fernando? Zu mir ins Gefängnis? Mein Herr, Sie wissen, Doña Elvira und ich, wir sind mit Doña Josefe befreundet. Ja? Und Sie wissen, mein Herr, dass ich Ihr Verhalten verurteilen muss. Ja. Ich komme mit Bischofs- und Vizekönigserlaubnis von Doña Josefe. Leben! Nein. Jeronimo, begnadigt vom Feuer zum Schwert. Und das ist viel. Oh ja. Viel. Sagten Sie nicht so? Ihren Degen, Graf. Gönnen Sie mir Ihren Degen. Nichts lieber, als Ihnen mit dem schärfsten Stahl behilflich zu sein. Aber... Lassen Sie nur. Ich kann's auch ohne Waffe. Josefe. Josefe. Ich habe eine kleine Botschaft. Sie sagte, ruhig, ohne Tränen, ich liebe. Und ich liebe ihn. Ich glaube nicht an den Tod. Ach, mein Herz. Musst du so über dich hinaus träumen? Sie sagte, er soll sich retten aus seinem Gefängnis und ein treuer Vater sein. Ich? Mich retten? Ich bitte Sie, Graf, zum Vizekönig. Der Henker soll sich an mir versuchen, an mir allein. Was fängt ein 7-Wochen-Kind mit einem Vater an? Josefa hat abgeschlossen. Sie weiß warum. Graf, es ist wohl immer noch nicht ganz deutlich in mir. Wann soll es geschehen? Wann soll gemordet werden? Es wird heute geschehen. Wann? Vielleicht schon in einer Stunde. Unmöglich. Es ist unmöglich. Ich will Ihnen etwas sagen, Graf. Sie kennen den Schuster von Santiago? Meinen Onkel? Wer kennt ihn nicht? Erschlagen Sie ihn! Sie sollten sich, mein Herr, solche Gedanken aus dem Kopf schlagen jetzt. Vielleicht in einer Stunde schon. Ihren Kleinen werden wir zu uns nehmen. Mein Kleinen. Gott schütze Sie. Es ist unmöglich. Josefe! Josefe! Tochter, ich glaube fest, es ist ein Wunder, dass du noch jetzt so ruhig den Kleinen stillen kannst. Ja, ehrwürdige Mutter. Nun ist er satt, schläft ein. Und wenn er aufwacht wieder, ist seine Mutter tot. Ist nicht mehr hier, Josefe. Schwester Ignatia. Ehrwürdige. Trag ihn zurück nun ins Kloster, den kleinen Philipp. Und sehr behutsam. Da soll nichts fehlen. Wenn ein Pedrillo dir begegnet, erschlag ich ihn. Ignatia. Josefe, nun gib ihn her. Gott schütze dich, mein Kind, und deinen Vater. Josefe, wir alle sind bei dir. Mit aller Kraft. Im Gebet. Dank. Schwester Ignatia. Adieu, kleiner Philipp. Gott schütze dich. Wie rau dieses Zeug ist. Mich friert. Graues, raues Sacklein für die Sünderin. Josefe. Hasse nicht und verfluche nicht deine irdischen Richter. Gott hat ihnen eingegeben, dich vom Feuer zu retten. Sie haben vernommen, dass du schmerzlos sterben sollst. Sie haben es gehört. Von Gott. Mitten in dieser verstockten Welt. Ich hasse nicht. Ich verfluche nicht. Sünde und Liebe sind beisammen. Ich hab's erfahren. Nun geht's dahin. Ich hab euch Kummer gebracht, ehrwürdige Mutter. Kummer und Verachtung. Vergeben, liebes Kind. Vergessen. Morgen bringen wir deinen Sohn zu Doña Elvira Ormez. Du weißt es. Sie hat den Wunsch und hat das Vermögen, ihm eine gute Mutter zu sein. Oh ja. Also fürchte dich nicht. Mein Kleines ist weg. Ich fürchte mich sehr. Aber die Stunde schmeckt mir nicht nach Tod. Gleich wird der Priester kommen, der dich geleiten soll. Ist Don Fernando, wie es versprach, zu meinem Gemahl ins Gefängnis gegangen? Ja, obwohl er dein Gemahl nicht heißen darf. Geronimo, sei ein treuer Vater. Meine Tochter, wir wollen beten. Ins Feuer, die Klosterhure! Nur geschwind den Kopf vor die Füße! So wahr ich der Schuster von Santiago bin, das wird der Herr euch übel nehmen! Das Rächen an der ganzen Stadt! Amen! Amen! Wimmernde Messerchen. Überscharf. Am Sender wimmern. Den ganzen fürchterlichen Weg entlang. Gaffende Fratzen. Rechts und links. Ja, ja. Das Kind ist in Sicherheit, Josef. Aber was kümmert mich das Kind? Es darf nicht sein. Es darf und darf und darf und darf nicht sein. Lass mich hinaus! Der Schuldige stecke seinen verdammten Hals auf den Block! Ich! Nichts. Ja. Ja! Nur Knurren und Grollen aus der Tiefe. Du sprachlose Erde, was schüttelst du dich nicht? Wir wissen, dass du es kannst. Wir in Santiago wissen das. Heilige Jungfrau Maria, Gottes gnadenreiche Mutter, hilf! Ich will's nicht überleben! Da! Das Eisen! Da! Das Bitter! Oder ich! Du oder ich! Sie mocht nicht nur. Mehr davon! Erde, Himmel! Hier steht noch alles! Mehr davon! Schon besser! Josef! Freiheit! Oh, wer noch? Geronimo! Das Klosterbübchen! Soll ich dir helfen? Ich, der lustige Raubmörder Antonio? Das reicht! Zum Teufel! Alles! Großhelfe! Um Gottes Willen. Was ist das hier? Überall. Feuer. Feuer. Die ganze Stadt brennt. Und ich bin frei. Danke. Gott. Ich danke. Weg von hier. Weg. Lauf. Also sage ich euch. Ich. Der Schuster von Santiago! Halt, Pedrillo! Törichte Richter! haben sie vom Feuer zum Schwert begnadigt. Wahnsinniger Unhold. Gott, wollt ihr das Feuer, nicht das Schwert? Du Fälscher des Gottesurteils. Drum ließ er sie dem Schwert entkommen. Entkommen? Und hieß die Erde sie schütteln und warf Feuer rings in die ganze Stadt. Willst du mir wider Willen kostbare Hoffnung spenden? Also sage ich euch, sie wird nicht entrinnen, die Fronleichnamsschänder. Ich habe nicht Zeit, dich zu erschlagen. Amen! Amen! Dies ist der Platz. Gespalten von einem Mann zum anderen. Und schief hier in der Spalte hängt das unversehrte Mordgerüst. Josephe, wo suche ich dich? Das Kind. Mein Gott, bei unserem Kind suche ich dich. Wo steht Don Fernandos Haus? Ich entsinne mich genau. Don Fernando Ormes! Don Fernando! Lebt hier noch irgendwer? Nichts. Nichts. Wohin, wohin? Zum Kloster. Ja, zum Kloster. Es steht noch das Kloster. Wer liegt hier? Schwester! Schwester Ignatia! Ich suche Josephe und mein Kind. Ich habe den Kleinen. Schwester. Josephe hat ihn. Such in den Bergen. Schwester Ignatia! Nun sterb ich leichter. Schwester Ignatia! Ah, wie schön, wie wunderbar. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Ihr Heiligen! Nun auch die Kathedrale. Schlafe, mein Liebling, schlafe. Ich weine hinab in die Blumen, denn er ist furchtbar. Wir danken dem Herrn, denn er ist Sie lagern weit hinauf, die geflüchtet sind, und sind tapfer gewesen und sind gut zueinander. Und zweimal habe ich gehört, Gott wollte nicht, dass sie sterben sollte. Aber ich wage doch nicht zu sagen, wer ich bin. Ich wage nicht zu fragen, Freunde, wo ist Josephe mit dem Kind? Schlaf ein. Josephe. Ohne dein Vater mit mir. Allein. Josephe! Josephe! Jerónimo! Du gerettet. Das Kind. Und du. Dass uns zu retten, so viele stürzen und sterben mussten. Was für ein entsetzlicher Gedanke. So gerettet. Immer noch ist's in mir. Ein mörderisches Zittern. Nichts mehr, Liebe, von dem Schrecklichen jetzt. Die Erde ist still. Die gewaltige. Still. Sind wir gerettet? Liebe, schau dieses kleine Schlafen da. Und mich dazu. Josefe! Still, mein Liebe. Wir drei beisammen nur noch Dank, Umarmung, Schlaf. Liebe, ruh aus. Es kommt wer? Warum nicht? Die Angst, Geronimo, ist hinter uns. Bis an den Tod. Bis über den Tod hinaus. Ihr Heiligen, ist es möglich? Doña Josefe? Wahrhaftig. Wahrhaftig. Fernando Ormez, nur heran. Doña Josefe. Leis, Fernando. Hier schläft es, Liebste. Ihr seid gerettet? Alle? Ja. Josefe, Geronimo, was für ein Glück. Noch wie ein Traum. Wir können nicht begreifen. Wir dürfen sein und lieben. Ach, Fernando, ich will Elvira, meine Freundin, sehen. Wir danken euch unendlich. Ich will sie sehen und küssen. Josefe! Wie? Mein Herr. Nichts mehr von Schuld hier, Graf. Nicht unter diesen Zweigen und Sternen. Es ist nicht das, Josefe. Vor deinem Tod und nach deinem Tod hast du stillen können, dein Kleines. Hättest du Kraft noch nach aller Qual, hättest du noch für meinen Sohn Don Juan ein wenig Nahrung, denn Elvira liegt mit gequetschten Füßen, wir haben sie langsam heraufgetragen und hat keine Milch mehr für unseren Sohn. Wo liegt sie? Nicht weit. Josefe, liebe Frau, es muss doch in diesen Brüsten genug Dank für die zweite Mutter meines Kindes sein. Josefe, du kommst? Leise, Graf. Der Frieden. Wir haben nicht nur das nackte, verwundete Leben gerettet. Es gäbe zu essen, zu trinken. Kommt. Drunten brennt es noch immer. Es brennt gewaltig fort. Die Kathedrale fiel, aber die Kirche der Dominikaner steht hart und einsam und allein wie der Schuster von Santiago. Wo sind seine verschworenen Brüder? Er weiß es nicht. Er steht mit einem Knüppel vor der letzten Kirche. Der Erzbischof ist tot. Der Vizekönig ist tot. Die Karmeliterinnen sind tot. Und sogar der dumme Henker ist tot. Es leben nur noch die Sterbenden in dieser Stadt. Und die Plünderer und die Leichenflatterer. Aber mit einem Knüppel vor der letzten Kirche steht der letzte Wächter. Leise. Unter die Heiligen. Das Portal. Garcia. Hey. Garcia. Ja? Ich bin's. Komm, in die Sakristei. Aber nicht hier. Doch. Eben hier. Der findet sich erst in der Hölle wieder. Wer noch? Was geht hier vor? Mensch, ich erschlug einen Mann, der einbrechen wollte in die Sakristei. Wer bist du? Knecht Gottes, der Schuster Pedrillo. Nicht unverteidigt ist diese Kirche. Erschlage auch den Fürchterlichsten nimmermehr, sondern lerne beten und rette dich hinaus. Du Flegel in der Kutte, mein Knüppel ist die Faust des Herrn. Hinweg! Das sind wir tapfere Dominikaner. Wegbeten wollt ihr mich? Den Knüppel Gottes? Ich sage euch, dass die Stadt zu Ende brennt, ist gut. Aber wo brennt die Fronleichnamshure Josefe? Aber wo brennt der Klosterschänder Geronimo, mein Neffe und Pflegesohn? Gott straf ihn! Nacht des Gerichts. Hier waltet Finsternis. Und wäre es hellster Tag. Ist er wirklich tot? Vollkommen. Ja. Wie Sie es gehört. Ein tüchtiger Knüppel, dieser Knüppel des Schusters Pedrillo hier. Plünderer, Hurenverführer, alles hinab. Inzwischen genießen droben in den Bergen, die geflüchtet sind, kurzatmigen, bösen Frieden. Ich bin sehr glücklich, Elvire. Du hast geschlafen und die Schmerzen weichen. Die Nacht ist warm und gütig gewesen. Und jetzt erfrischt uns der freundlichste Morgen. Oh, Josefe, wie ist es doch wunderbar. Ich dachte, deinen kleinen Philipp zu nähren. Nun aber bist du für eine Weile die Mutter des kleinen Juan Ormes geworden. Mit Freuden, Elvire. Sie sind beide satt und schlafen schon wieder. Schau, unsere gute alte Lulla dort am Bach, wie sie die Windeln in die Zweige hängt und mir die kühlen, feuchten Tücher bringt. Als hätten wir immer hier im Freien gelebt. So, noch einmal die Füße, Elvira Ormes. Das kühlt, das heilt. Bist eine brave Pflegerin. Freilich, brav. Braucht noch nicht das Gnadenbrot im Hause Hermes. Warte, Elvira, ich heb's dir ein wenig dein Bein. Dann wickelt Lulla den Fuß. So. So. Der sieht schon viel besser aus. Da ist nichts gebrochen. Wo sind denn unsere Männer? Aber gute Lulla, du weißt es doch. Den Diener hat Don Fernando in die Stadt geschickt, zu wachen vor den Trümmern unseres Hauses. Ach Gott, Josefe, dass es Trümmer gibt. Und Rettung. Und Glück. Ja. Und er selbst, Fernando, du weißt es doch, Lulla, sucht nach Freunden jetzt hier umher. Sucht doch meine Cousine Constanze. Gut, gut. Und mein Gatte Geronimo, treue Lulla, begleitet Fernando Ormes auf den Hügeln. Er fürchtet sich nicht. Er fürchtet nicht, dass jemand riefe, der war es, der Verführer. Und saß im Gefängnis und soll wieder hinein. Unglück und Schrecken macht die Menschen gut. Und dann fühlen sie Wahrheit. Fühlen, was sie wahrhaftig sind. Ach, dass es nicht anders wäre, Josefe. Aber nun weißt du alles, Lula, von unseren Männern. Mancher wird alt und denkt zurück. Ich werde alt und habe nur noch, was bei mir ist. Sei froh darum. Oh je. Ein paar kranke Füße in den reinen Bergen. Und wie die Füße zwei sind, rechts und links und krank, so schlafen sie und sind gesund. Der kleine Juan, der kleine Philipp, alles vergessen. Alles da. Eine Herde, die glücklich weidet. Aber ohne Glocken. Sie schlafen lieblich. Als ob sie Zwillinge wären. Und sind's beinahe. Zwillinge? Nein. Elvira Ormes, meine Herrin, hat ein zartes Büblein zur Welt gebracht. Aber das Klosterkind ist schwer und wild und lässt nichts zurück in der Brust. Sag nicht Klosterkind, gute Lula. Doch, und noch einmal. Gott weidet dieses Wesen auf seinen Wiesen, über den Träumen. Wir sind glücklich. Elvira. Nun, wie befindest du dich? Danke, besser. Kommt, aber leise. Geronimo. Meine Liebe. Es ist wie ein Traum. Sie lagern unzählige, weit verstreut an den Hängen und sind wie Brüder und wollen auch drunten miteinander beistehen. Hat man Geronimo erkannt? Ja, obwohl nicht zu oft. Und? Man grüßte ihn, wie soll ich es sagen, mit verwundertem Lächeln. Aber er hielt sich abseits. Er wollte nicht nach Josefe gefragt sein. Sie wissen nicht, dass du gerettet bist, Josefe. Und gesund. Sie werden fröhlich sein mit mir. Mit uns? Werden sie. Es scheint so. Jetzt noch. Und Cousine Constanze? Nichts, Elvira. Doch hat auch niemand melden können, sie sei tot. Tot wie der Erzbischof und der Vizekönig und die Äbtissin unserer lieben Frauen. Und tot wie Schwester Ignatia. Ignatia? Die mir mein Kind gerettet hat. Und mir zuletzt ihren Mantel gab. Die Erde ist still, wird nicht mehr stoßen, solange ich lebe. Nun ja, wir dürfen die Toten begraben jetzt. Glocken? Aus St. Jago? Das Geläut der Dominikaner? Ja, das ist es. Bei Gott. Du hast recht, Lula. Die Kathedrale stürzte. Die Kirche der Dominikaner steht. Sie allein. Die letzte Kirche von St. Jago. Lula kennt die Glocken. Wunderbar. Glocken. Habt ihr Genaues erfahren? Geronimo? Es sind ein paar Mönche heraufgekommen. Heute Morgen. Und haben zum Dankgottesdienst gerufen. Wie schön. Manche haben noch nicht den rechten Mut, aus Furcht vor der Erde. Aber die meisten werden gehen. Möchten ja wohl auch um Haus und Habe sich kümmern. Geronimo. Ja? Komm. Wir wollen zum Dankgottesdienst. Danken können wir auch hier. Josefe. Ja? Du glaubst, dass Gott dich gerettet hat? Durch das Beben der Erde? Dich und dein Kind und Geronimo? Wie könnte ich das glauben dürfen, Elvira? So viel Unglück, drei Menschen zu retten? Aber trotzdem fühle ich in dieser Erschütterung Gottes Wort, welches das Urteil meiner menschlichen Richter verworfen hat. Und möchte danken. Drunten im Gotteshaus. Ach, liebe Josefe, ich könnte dich nicht begleiten. Bleibe hier. Geronimo. Josefe. Ich fühle unsere Schuld gerettet in die Unschuld. Willst du danken mit mir? drunten, vor den Dominikanern. Ob ich will? Sonst gehe ich allein. Denn ich muss tun, wonach mein Herz sich sehnt. Es ist unmöglich, dass Gott sein schuldig, unschuldiges Kind verwirft, wenn es hinweggenommen hat vom Urteil und Blutgerüst der Menschen. Josefe, in meiner Schuld fürchte ich mich für dich. Auch wäre es möglich, dass der verfluchte Schuster noch lebte, mein Pflegevater Petrillo. Ach, Liebe, was redest du? Du bist gerettet in mir. Muss es denn gleich die große Zuversicht sein? Ein kleines kindliches Zutrauen tut es auch. Josefe Asteron. Fernando? Es ist nicht erlaubt, Gott zu erkennen und die Menschen nicht zu erkennen. Josefe. Elvira? Wenn sie sehen, drunten bei den Dominikanern, dass du Josefe bist, würden sie nicht all ihr Unglück überantworten deiner Schuld? Nein. Es will doch jedes Unglück Josefe sein Opfer und seine Ursachen haben. Nein, es ist in mir des innersten Herzens Fröhlichkeit und Dankbarkeit. Komm, Josefe, denn es ist sicher. Du hast die Wahrheit. Fernando. Es geht dahin. Und es ist wunderbar. Lula, hilf mir. Was soll das, Elvira Omes? Ich hab nichts vor mir, hab nichts hinter mir. Ich habe deine kranken Füße und die seligen Kleinen, die da schlafen. Nie hat eine Warnung geholfen irgendwem. Lass sie gehen zu den Glocken. Nun gut, Josefe. Aber in meinem Kleid. Das ist die erste Bedingung. Ach, Elvira, nichts lieber als was du getragen hast. Zum Zeugnis der Auferstehung. Ein neues Kleid. Das Kleid der Freundin. Und zweitens? Das braucht Elvira nicht zu sagen. Gern begleite ich Josefe und Geronimo zu den Dominikanern. Wie sie schlafen, Josefe. Die Kleinen. Ja. Sinnlos ist zu warnen und nicht nötig. Hinab zu den Glocken. Fernando Ames mit Josefe und Geronimo. Adieu. Mein Klosterkind. Adieu, kleiner Juan. Viel Glück. Das brauchen Sie nicht mehr. Ich bitte Sie, Josefe, bleiben wir draußen. Die Kirche ist voller Menschen. Fernando, ich möchte hinein. Josefe und ich, wir werden es versuchen, Graf. Bleiben Sie hier am Portal inzwischen? Versuchen wir es also. Gekommen zu danken, dass ihr lebt. Das ist recht, aber nicht genug. Nicht genug. Ihr seid gekommen zu beten für eure Brüder und Schwestern, die unter den Trümmern liegen. Das ist recht, aber nicht genug. Nicht genug. Ihr seid gekommen, weil ihr geloben wollt, besser zu werden. Recht, ihr Lieben, aber bei weitem nicht genug. Bei weitem nicht. Ihr seid gekommen, weil ihr im Dankgebet das Unbegreifliche verwahren wollt. Recht und genug. Hört hierzu eures alten Bruders Wort. Ja. Nichts geschieht ohne den Willen des Herrn. Also erbebte die Erde und tötete viele Menschen und zerstörte den größten Teil unserer Stadt nach dem Willen des Herrn. Wer ist rein und ohne Sünde? Keiner. Aber ihr fragt, ich weiß es, hat sein Strafgericht die Sündigsten getroffen, die mit schwerer Schuld beladenen? Und ihr sagt, ich weiß es, den habe ich gekannt, jenen, geliebte Rechtschaffene, gottesfürchtige Menschen, warum sind sie tot? Warum? Ihr Lieben, es vollendet sich ein Schicksal nicht hier allein. Wer dürfte Gottes Rechnung und Gerechtigkeit erforschen? Das sei ferne. Trotzdem, ich weiß es, fragt ihr, wie war's denn gestern, als die junge Sünderin zum Richtplatz ging, hieß der Herr die Erde sich schütteln, und sie schüttelte sich mit aller Kraft. Hat der Herr die Sünderin retten gewollt? Ich sage euch, so dürft ihr nicht fragen. Aber ich antworte euch, es ist möglich im Herrn, dass ein Erzbischof sterben muss und ein Vizekönig, auf dass eine Sünderin lebe. Nein, nein. Lebe und büße. Ein Gotteskind. Zu viel. Und ich gebe euch zur Kenntnis nun von den geistlichen Herren, die in dieser Stadt ausgedauert und überwunden haben. Man wird den unerhörten Fall Josefe Asteron vor den Heiligen Vater bringen nach Rom. Ob sie mit Hilfe des Bebens dem Tode entronnen sei mit Recht, oder nicht? Oder nicht. Ja, doch. Und so, Petrillo. Ich aber, als der Älteste der Patres, ermahne euch also. Es suche ein jeder in seinem Herzen nach allem, was er schuldig blieb. Dem Nächsten und dem Herrn, welcher unerforschlich streng und liebreich immer der Allernächste ist. Höre, Freundin. Fernando. Und wollt nicht suchen. Du bist Elvira. Nach der Sünderin Josefe. Gräfin, ist ihm nicht wohl? Und nicht nach ihrem Kind. Was wollt ihr? Leise, Elvira. Wir bringen dich hinaus. Und sucht auch den Jüngling nicht, den sie geliebt hat. Denn sie alle sind dem Spruch des Heiligen Vaters unterworfen, in der Hand und im Herzen des Herrn. Amen. Amen. Amen, Pater Dominikus. Denn hier sehe ich mitten im Gotteshaus den schmutzigen Verführer Geronimo. Nicht mit der Wimper gezuckt, Josefe, Elvira. Der Schuster. Oh, ein Messer. Und wo der freche Verführer ist, da dürfte wohl auch die schamlose Hure sein. Ein Friemen, dieser Schandmaulherz. Hure, die im Strudel der Wollust Gottes Zorn entzündet hat. Gottes Zorn über die ganze Stadt. Frieden. Ich gebiete Frieden. Nicht mit der Wimper gezuckt, Elvira. Ich geleite sie hinaus. Geronimo. Gräfin? Petrillo ist besessen. Verzeiht ihn. Ich rufe Frieden. Nur heran, Herr Pflegevater. Ich bin's. Josefa Asteron aber und unser Kind suchst du vergebens hier. Schnell, meine Liebe, dies missfällt uns. Auch mir missfällt das, junger Herr. Kennst du den Sohn des Stadtkommandanten nicht, Fernando Ormez? Ja, seid ihr, ganz gewiss. Komm, Elvira. Langsam, Fernando Ormez. Ich möchte die Füßchen eurer Elvira sehen. Hinaus, verfluchter Schuster. Hier kann ich dich nicht erschlagen. Frieden. Schneller, Elvira. Elvira, immer noch? Genug, Fernando. Nicht. Ich bin gekommen zu danken, denn ich war gerettet. Ich mit meinem Kind und seinem Vater. Ich, Josefe. Josefe Asteron! Endlich! Die Stadt hat brennen müssen, weil du nicht gebrannt hast. Der Schuster von Santiago hat genug Theologie für seine Getreuen. Könnte sich irren. Ach, Schurke, Verfluchter! Der Knüppel des Herrn verlacht euch! Ich rufe und gebiete Frieden. Ich rufe besser! Mancher hat gesündigt, aber Josefe und Geronimo haben die Stadt zerstört. Hinaus aus der letzten Kirche, diese Sünder! Ich rufe zum Gebet! Ich rufe die Empore! Vergebens, Pater! Viel zu spät! Geronimo! Josefe! Wir müssen sterben! Nein! Endlich! Also doch! Weißt du es gewiss? Ja! Josefe! Elvira wird nun wieder die Mutter sein. Sehr geschwind wechselt das alles. So schnell du deshalb kannst, Fernando. Hinauf zu ihr! So. Jetzt bin ich bei euch draußen. Ich mit dem Knüppel des Herrn. Ich mit 20 gerechten Fäusten obendrein. Amen! Geronimo! Nicht fechten! Umarme mich! Mea culpa, Josefe. In den Tod. Mit 100 gerechten Knüppeln ich, die Sünde zu erschlagen. Amen! Amen! Frieden! Ich mit meinen Getreuen gebiete Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Ich kann nicht! Die Hunde weg! Sonst erschlagen sie auch nie! Der blutet. Fernando. Elvira. Liebe Elvira, wir haben nun 2 Söhne. Ach. Ach. Mein Lieber. 2 Füße, 2 Söhne. Ja, ja. Ja, ja. Blut und Frieden. Lasst sein. Es will gut sein. Es ist gut. Das Erdbeben in Chile von Heinrich von Kleist. Bearbeitung Kurt Langenbeck.